1923 konstatierte R. Knopf: Von 168 griechischen Majuskelzeugen sind es 4, die wenigstens in ihrem ursprünglichen Bestande Pandekten, das heißt vollständige Exemplare der ganzen Bibel waren, von den rund 2300 Minuskeln nur 46. Diese Feststellung, die, was die Majuskeln anbetrifft, auch heute noch gilt, klingt in der vorliegenden Formulierung ganz harmlos und völlig natürlich. Der Zufall hat es ebenso gefügt, kann man meinen. Uns interessieren natürlich in erster Linie die angeblich aus dem 3., 4. Jahrhundert stammenden Majuskeln. Wir erwarten auch keineswegs, dass gemeldet wird, es seien sehr viele Exemplare der Vollbibel erhalten. Doch müsste es, beim Walten eines echten, natürlichen Zufalles, verhältnismäßig viele erhaltene Pergamentkodizes des vollständigen Neuen Testamentes, wenn auch mit Lücken, geben. Wie sieht es in dieser Hinsicht mit den erhaltenen Beständen aus? Fangen wir mit den Übersetzungen an. Keine von den erhaltenen Handschriften der beiden syrischen Übersetzungen umfasste ursprünglich das ganze Neue Testament. Es ist selbstverständlich, dass heute überall Lücken vorhanden sind. Es kommt aber auf den ursprünglichen Bestand an. Auch die späteren Peschiter-Kodizes stellen zwar in vielen Fällen Sammlungen der Evangelien dar, es ist aber keine Peschiter-Handschrift auf uns gekommen, die jemals das ganze Neue Testament umfasst hätte. Dabei müsste es in Syrien, genauso wie in der übrigen Christenwelt vom 4. Jahrhundert an, immer weniger neutestamentliche Teilsammlungen wie gesonderte Evangelien oder paulinische Briefmanuskripte und immer mehr vollständige Exemplare des ganzen Neuen Testamentes gegeben haben. Es ist aber durch alle Jahrhunderte hindurch kein, heute natürlich beschädigtes, ursprünglich vollständiges Exemplar eines syrischen Neuen Testamentes erhalten. Das kann auf Zufall beruhen, meint der Leser. Gut, obwohl es schon schwerfällt, wollen wir hier das Walten eines echten Zufalles gelten lassen. Wenden wir uns den Altlateinern zu. Von den angeblich dem 4. bis 9. Jahrhundert entstammenden wichtigen Italer-Kodizes erweisen sich alle als ursprüngliche Teilsammlungen, in der Mehrzahl sind es Evangelienhandschriften. Ein Exemplar des ursprünglichen ganzen Neuen Testaments hat sich merkwürdigerweise auch hier nicht erhalten. Wiederum echter Zufall? Aber nun die griechischen Majuskelkodizes. Wie steht es mit diesen Überlieferungen? Zu ihnen zählen ja die berühmten 5 Pergamentalten und da fällt uns sofort ein, diese uralten Kodizes, wir nehmen dabei die Kodizes D und D2 als ursprüngliche Einheit, präsentieren sich tatsächlich als Exemplare mit dem vollständigen Neuen Testament. Muss da nicht unser Misstrauen gegenüber dem Zufall schwinden? Zeigt sich der gute, ehrliche Zufall nicht von seiner besten, natürlichsten Seite? Somit scheint doch alles in Ordnung zu sein. Doch der Schein trügt, und wir tun gut, jetzt einmal dem Zufall schärfer auf die Finger zu sehen. Wir wollen versuchen, ihm eine Falle zu stellen und beobachten, ob er etwa hineintappt. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit wieder auf die 232 griechischen Majuskeln. Unter ihnen befinden sich 5 Exemplare des ganzen Neuen Testamentes. Hier könnte echter Zufall am Werke gewesen sein. Aber dann müsste der Zufall diese 5 Pergamentbände regellos auf die verschiedensten Jahrhunderte verstreut haben. Das heißt, eine dieser Handschriften müsste etwa aus dem 4. Jahrhundert, eine oder 2 aus dem 4., 5. Jahrhundert, eine andere aus dem 7. und die letzte Handschrift aus dem 8. Jahrhundert stammen. Auf jeden Fall müsste der Zufall blind gearbeitet haben und da ja mit dem Fortschreiten der Zeit immer mehr Bibeln mit vollständigem Neuen Testament in die Gemeinde gekommen waren, müsste bei einem natürlichen Lauf der Dinge aus den späteren Jahrhunderten zufällig mehr ganze Stücke erhalten sein als aus der Frühzeit. Doch jetzt heraus mit dem überraschenden Tatbestand, den der Leser ohnehin bereits kennt. Die 5 vollständigen Pergamentkodizes entstammen mitnichten der Spätzeit. Sie rühren ihrer angeblichen Entstehung nach auch nicht regellos aus den verschiedenen Jahrhunderten her. Der Zufall hat vielmehr so geschickt manipuliert, dass als vollständige Exemplare des Neuen Testamentes ausgerechnet die ältesten Majuskeln erhalten geblieben sind. Alle Hochachtung vor diesem Zufall. Aber mit solcher systematischen Prachtleistung hat er sich selbst die Larve vom Gesicht gerissen. Mit dieser verblüffenden Auslesearbeit verrät er, dass er gar nicht der echte, natürliche Zufall ist, sondern dass hinter seiner Maske ein schlauer Planarbeiter steckt und handelt. Er hat nämlich mit Überlegung gehandelt, unser Zufall. Er sagt sich, biblische Handschriften besitzen dann einen besonderen Wert für den biblischen Text, wenn sie ein möglichst vollständiges Neues Testament bieten. Ihr Wert als Textzeugen steigert sich aber ungemein mit dem Alter. Möglichst alt müssen darum die vollständigen sein, dann ersetzen sie nämlich ganz gut die leider verloren gegangenen apostolischen Originale. Und die Kirche benötigte von jeher auch schon im 14. und 15. Jahrhundert solche biblischen Quasi-Originale, denn das Christentum ist nun einmal eine Geschichts- und Buchreligion. Also erbarmte sich der Zufall und ließ von allen Majuskeln mit einer Ausnahme just die ältesten als vollständige Exemplare des Neuen Testamentes auf die Nachwelt kommen. Die Ausnahme, es handelt sich um den Codex Laurensis, angeblich aus dem 8., 9. Jahrhundert, kann natürlich den entlarvten Zufall nicht rehabilitieren. Er sitzt in der Falle. Noch wehrt er sich zwar und schreit, ich bin wirklich und wahrhaftig der blinde Zufall. Aber all sein Sträuben hilft dem Burschen nichts, denn sogleich haben wir ihn vollends entlarvt. Denn siehe da, gerade die vier ältesten Majuskelbände sind die einzigen Handschriften, die sich als Vollbibeln erhalten haben, also neben dem vollständigen Neuen Testament auch noch das Alte Testament umfassten. Ob dieser Tatsache können wir nur noch staunen und stammeln. Welch ein vernünftiger Zufall! Die Geschichte wird aber immer interessanter. Wir sind in der Lage, aus dem Befundprotokoll über die fünf ältesten Majuskeln einen weiteren Beweis für die geheime Planarbeit des Zufalls anzuführen und bitten den Leser nachzulesen, was früher über den Entstehungsort dieser Kodizes berichtet wurde. Da hörten wir einiges, was uns jetzt in ganz neuem Lichte erscheint. Hat es doch der Zufall so arrangiert, dass alle erhaltenen fünf Vollbände das Licht der Schreibstube im gesegneten Lande Ägypten erblickt haben sollen. Die beiden Ältesten scheinen sogar aus derselben Schreibstube zu stammen. Und damit genug vom Betriebsplan des angeblichen Zufalles. Überblicken wir jetzt die in diesem Kapitel aufgezählten Bravourstücke im Zusammenhange, so fügen sie sich als Glieder einer Kette zusammen. Es offenbart sich einheitliches Handeln, das mit Zufall nichts mehr zu tun hat, sondern von einer geheimen Instanz ersonnen und gelenkt wurde. Von welcher Seite her man auch an die Phänomene der handschriftlichen Überlieferung des Neuen Testaments herantritt, immer wieder zeigt eine kritische Betrachtung des erhaltenen Bestandes, dass die große Überlieferungskugel von einer machtvollen Genossenschaft gelehrter Geschichtskorrektoren gedreht worden ist. Man muss die Dinge allerdings aus genügender Höhe betrachten, um das Wesentliche erspähen zu können. Man hat gewissermaßen geistige Luftaufnahmen zu machen, um überhaupt gewisse verdeckte Probleme wahrzunehmen. Es ist der biblischen Pergamentologie, obwohl sie seit 100 Jahren eifrig diese Handschriften studiert, bis heute noch nicht aufgegangen, dass das Dasein der ältesten Majuskeln in ihrer Besonderheit als einziger Vertreter erhaltener Vollbibeln ein interessantes Zentralproblem birgt. Von Seiten der Theologen kann man freilich nicht davon erbaut sein, wenn objektive Überlieferungstatsachen sich plötzlich als problematisch und bei konsequenter Kritik gar als künstlich erzeugte erweisen. Im Falle jener fünf ältesten biblischen Pergamentbände geht es außerdem nicht um Nebensächliches und Peripheres, sondern um Kern und Zentrum der biblischen Handschriftenüberlieferung, nämlich um die Ersatzoriginale der Schriften der Apostel und Evangelisten und damit um das schriftliche Fundament des Beglaubigungsmaterials der christlichen Religion überhaupt.